Die heutige Gattung Giraffa hat sich anscheinend irgendwo in Ost- und Südasien entwickelt, bevor sie vor rund 7 Millionen Jahren Afrika besiedelte. Durch den weiteren Klimawandel wurde Giraffa schließlich aus Asien vertrieben. Aber zuvor hatte sie bereits ihre Heimat in den subtropischen und tropischen Regionen Afrikas gefunden, wo vor 1 Million Jahre schließlich die heutigen Giraffen auf der Bildfläche erschienen. Die wichtigste Triebkraft für die Evolution der einzigartigen Merkmale, die wir heute an Giraffen kennen und schätzen, war vermutlich ein weiterer Rückzug der megathermalen Wälder, der sich recht schnell abspielte, nachdem sich die an Trockenheit angepassten C4-Graslandschaften in Indien und Afrika seit der Zeit vor 12 Millionen Jahren stark ausbreiteten. Aber im Gegensatz zu anderen Tieren, die zuvor wie die Pferde an Wälder angepasst gewesen waren und dann die Graslandschaften besiedelten, fraßen die Giraffen weiterhin hartnäckig die Blätter aller Bäume, die noch in einzelnen Gehölzinseln zurückgeblieben waren. Wie bei den Dinosauriern aus der Gruppe der Sauropoden, so entwickelte sich auch bei ihnen ein langer Hals, mit dem sie in den trockenen, von Laubbäumen geprägten Wald- und Graslandschaften der Tropen Zugang zu den nährstoffreichen, immergrünen Blättern hatten. Gleichzeitig wurden ihre Zähne und ihr Verdauungssystem mit den zähen Blättern und Giftstoffen fertig, die manche dieser Bäume produzieren. Einer der wichtigsten heutigen Bewohner der großen tropischen Savannen Ostafrikas entstand also während des chaotischen Rückzuges der warmen, feuchten Wälder in ihr modernes tropisches Verbreitungsgebiet. Ein anderes Beispiel sind die Fledertiere. Die Gruppe umfasst heute ein Fünftel aller Arten der Säugetiere und ist damit eine ihrer vielgestaltigsten Ordnungen. Bei den ersten Fledertieren des Paläozäns und Eozäns entwickelten sich der aktive Flug und der erstaunliche Echoortungssinn, um in einer immer wärmeren, von Blüten dominierten Welt die immer zahlreicheren Insekten jagen zu können. Aber erst zwischen dem späten Eozän und dem Miozän schlugen manche Fledertiere, darunter die Gruppe der Flughunde, Pteropodidae, die noch heute im tropischen Asien den Himmel bevölkern und Bäume mit schmackhaften Früchten umschwärmen, einen Evolutionsweg in Richtung eines spezialisierten Früchteverzehrs ein. Bei den verschiedenen Abstammungslinien dieser Fledertiere, die sich zunächst von weichen und später von immer härteren und ballaststoffreicheren Früchten ernährten, entwickelten sich Veränderungen an Schädel, Zähnen und Kieferknochen. Der Wandel spielte sich zu einer Zeit ab, in der die megathermalen Wälder schrumpften und lockere Waldlandschaften oder Gehölze hinterließen, auf die früchtefressende Säugetiere sich immer weniger verlassen konnten. Fliegende Kreaturen wie Vögel, Flughunde und Fledermäuse konnten die Entfernungen zwischen solchen Waldresten leicht überbrücken. Das hatten offenbar auch die Bedecktsamer selbst erkannt. Dass sich im Oligozän bei vielen Baumfamilien kleinere Samen und Früchte entwickelten, könnte mit der Attraktivität für solche kleineren, aber mobilen Abnehmer zusammenhängen. Wegen solcher Anpassungen sind die Flughunde heute in vielen tropischen Wäldern entscheidende Mitwirkende bei der Samenverbreitung. Wenn wir sehen, wie Kühe auf der Weide grasen, wie Gnus über die Savanne ziehen oder Wale in die blaue Tiefe hinabtauchen, können wir uns kaum vorstellen, dass unsere ältesten Säugetiervorfahren zumeist in einer dichten, warmen, feuchten, bewaldeten Umwelt lebten und gediehen.